Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Bytegeflüster-Podcast. Heute spreche ich mit Michael vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung über eben dieses. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Hallo Michael. Hallo und hallo liebe Hörer. Erzähl mal kurz etwas über deinen Werdegang, deine Tätigkeit beim Arbeitskreis und was für Ziele hat der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung? Ja, kurz über meine Geschichte und mein Verhältnis zum Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Ich komme eigentlich sehr von einer technischen Seite. Ich habe zwar Medizin studiert, aber mich immer für Technik interessiert und irgendwann mal haben mich einfach Technik und Gesellschaft und was Technik mit Gesellschaft macht, viel mehr interessiert als die Technik selbst. Und war dann in meiner beruflichen Tätigkeit, weil ich Forschung gemacht habe in den USA 3 Jahre, bin dann zurückgekommen, irgendwann im letzten Frühling. Und da war gerade die Vorratsdatenspeicherung ein großes Thema und es ist überhaupt nichts passiert in Österreich dazu. Also es gab weder Medienberichte, noch haben sich die üblichen Verdächtigen irgendwie darum gekümmert. Und ich habe mich dann mit ein paar Leuten getroffen und ich wusste, die interessieren sich für solche Themen und habe versucht, da irgendwie Kampagne aufzustellen. Und gerade zu der Zeit rührte sich zum Glück wieder mal der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der ungefähr ein halbes Jahr lang gar nichts von sich auf seiner Website verlautbaren ließ. Und hat gemeint, ja, wir machen da ein Socializing und Leute, die sich dafür interessieren sollen, da vorbeikommen. Und ich bin dann mit den Leuten, die ich kannte und mit anderen Leuten auch dort vorbeigegangen. Und wir haben eigentlich dann angefangen, dort Kampagne zu machen. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich, versteht sich als Dachorganisation, ist eine Organisation, die aus verschiedenen Organisationen entstanden ist, die sich mit Netzpolitik beschäftigen. Also der Verein für Internetbenutzer Österreichs ist da dabei, das Boltzmann-Institut für Menschenrechte ist dabei, die sehr aktiv sind in dem Bereich und die ganze juristische Arbeit auch machen. Und dann war am Anfang noch die Quintessenz sehr aktiv dabei, mittlerweile eher weniger, weil die einfach mit Big Brother Awards und Linux-Wochen so viel zu tun haben. Also versteht sich als generelle Überorganisation, um eben ein Themenfeld Vorratsdatenspeicherung, Bürgerrechte im digitalen Zeitalter und Terrorgesetze irgendwie aktiv zu werden. Also eigentlich ein sehr, sehr viel Manpower quasi dahinter, also viele aktive Leute in Österreich. Einiges aktive Leute, eigentlich im Verhältnis zu dem, was man sonst in Vereinen und aktiven Leuten hat, sind wir doch mehr Leute. Das Schöne daran ist, es ist eine offene Organisation, das heißt, jeder kann vorbeikommen und mitarbeiten. Es gibt eine Mailingliste für Diskussionen, wo jeder sich anmelden kann und mitdiskutieren kann, was jetzt passieren sollte. Es gibt ein Wiki, das dringend Mitarbeit braucht. Und es gibt die Treffen, die offen sind. Also jeder kann zu Treffen vorbeikommen und sich da einbringen und versuchen, mit Kampagne zu machen. Ah, okay. Dann kommen wir, glaube ich, einmal zur Begriffsdefinition, also zur Übersicht. Was ist eigentlich diese geplante Vorratsdatenspeicherung, die eben im April 2012 in Österreich in Kraft treten soll? Ja, das Wort Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich ein bisschen ein unglückliches Wort, weil es ein bisschen nichtssagend ist und keine klare Definition gibt, um was das eigentlich geht. Es geht darum, dass ab 1. April 2012 von jedem Telefonanruf und jeder E-Mail, die man schreibt, gespeichert wird, wer wen anruft oder wer wem E-Mailt oder wer wem SMS schickt. Und bei Handys wird noch zusätzlich der Standort gespeichert und das Ganze für 6 Monate. Bei Internetverbindungen, das kommt am besten weg, da wird nur gespeichert, welche IP-Adresse man gerade verwendet. Das Ganze soll für 6 Monate gespeichert werden und dann im Falle eines Verdachts darauf zugegriffen werden. Jetzt ist es so, dass sich die österreichische Regierung immer auf eine EU-Richtlinie beruft für den Zweck oder für den Grund der Umsetzung. Und die EU-Richtlinie definiert irgendwie schwammig schwere Verbrechen und Terrorismus. Und wenn man die österreichische Richtlinie aber die rechtsreiche Umsetzung der Richtlinie anschaut, dann steht da drinnen, dass ab einem Verdacht von oder ab einer Straftat mit einem Jahr Strafbedrohung darauf zugegriffen werden kann. Und das ist deutlich kein schweres Gesetz, sondern kein schweres Verbrechen, sondern es sind noch leichtere Verbrechen, ja, die da zugegriffen werden sollen. Im Frühling gab es auch den Fall von Malte Spitz und würde ich euch empfehlen, euch das mal anzuschauen. Malte Spitz ist ein deutscher Politiker und der hat, nachdem in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt wurde, seine Daten eingeklagt, die über ihn gespeichert worden sind, und hat dann aus den Handydaten hat die weitergegeben und da hat eine Agentur eine Karte daraus gebastelt, wo man genau sieht, wo er sich in diesen 6 Monaten bewegt hat. Das ist sehr eindrücklich, wie man sieht, wie genau das Bewegungsprofil ist, das da über Menschen erstellt werden kann, aufgrund von Handydaten und nur von den Positionsdaten aus dem Handy. Und das ist nur ein Bruchteil der Daten, die erhoben werden. Gespeichert werden diese Vorratsdaten für 6 Monate. Wer speichert diese Daten? Also es macht ja wahrscheinlich keine zentrale Agentur oder keine zentrale Abhandlung des Bundeskanzleramtes, sondern es wird wahrscheinlich verteilt sein, oder? Genau. Also speichern müssen die Telekommunikationsanbieter, sofern sie eine bestimmte Größe haben. Das heißt, dein Handyprovider, dein Telefonieprovider oder dein Internetprovider, über den du E-Mails verschickst. Sobald die eine bestimmte Größe haben, müssen die diese Daten speichern. Das heißt, bei den Handyprovidern alle, bei den Internetprovidern auch die meisten. Und Also wahrscheinlich kleine regionale Internetanbieter sind dann wahrscheinlich kleine zumindest regionale ausgeschlossen. Internetanbieter, sofern, also es ist im Gesetz vorgeschrieben, sobald dieser Beitrag gezahlt werden muss, der von Telekommunikationsanbietern gezahlt werden muss, dann ist das fällig. Und das wird die meisten kommerziellen Internetanbieter treffen. Gibt es eine gesetzliche Richtlinie, wie diese Daten dann gespeichert werden, also von sicherheitsmäßig her? Es gibt sicherheitsmäßig eine Verordnung vom Bundesministerium für Inneres, die war letzten Monat zur Begutachtung und die nennt sich die Telekommunikationsgesetz Datensicherheitsverordnung. In dieser Verordnung ist allerdings sehr wenig gesagt dazu, wie die gespeichert werden müssen. Es geht da sehr viel mehr darum, wie der Zugriff stattfindet. Zur Speicherung wird gesagt, dass die nicht von anderen Daten wirklich physisch getrennt gespeichert werden müssen. Also sie liegen Aber es dann wird jedoch direkt gesagt, bei dass den bei den Zug, Kundendatenbanken dabei, oder? Also das ist nicht auszuschließen. okay. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch so sein, dass die direkt bei diesen Datenbanken dabei sind, wenn es nicht sogar nur eine Datenbank ist, weil keine Trennung von den Betriebsdatenbanken und den Verrechnungsdaten und den Vorratsdaten so zwingend vorgeschrieben ist, wie das eigentlich schön wäre. Was aber gesagt wird, ist, dass auf die Vorratsdaten nur zugegriffen werden darf nach einem Vier-Augen-Prinzip, also es braucht 2 Authentifizierungen, um dazu zu greifen. Wie auch immer das umgesetzt wird, wenn ein Datenbankadministrator existiert, ist da nicht genauer definiert. Also es gibt sehr schwammige und sehr offene Formulierungen, wie das gespeichert werden muss. Noch dazu, es ist keinerlei Überprüfung bei den Providern vorgesehen, ob diese Verordnung wirklich durchgesetzt wird. Die Hackerangriffe der letzten Wochen und Monate haben ja schön gezeigt, dass auch Daten von staatlichen und staatsnahen Unternehmen eigentlich sehr unsicher verwahrt sind. Wäre dann in gewisser Weise auch für die Vorratsdaten möglich, dass der Zugriff darauf ja für eine kleine Hackertruppe eigentlich gar keine überwindbare Hürde ist. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Gerade wenn da irgendwo unachtsam Sicherheitskopien erstellt werden oder Sicherheitskopien dann auch verloren werden oder unachtsam irgendwie umgegangen wird damit. Man darf nicht vergessen, dass die Techniker, die sowohl bei den Providern als auch die Beamten, die dann darauf zugriffen, das sind alles nur Menschen und da passieren Fehler und da können Fehler passieren. Und das ist natürlich kritisch, wenn da so hoch persönliche, sensible Daten rumliegen, wie Bewegungsprofile oder wer mit wem kommuniziert. Ist die Vorratsdatenspeicherung in einigen Ländern schon aktiv? Gibt es das schon irgendwo im Einsatz? Jetzt wird Was? es nach der EU-Richtlinie, das ist die Richtlinie 2006/24 EG, und es haben schon viele Länder das eigentlich eingesetzt. Wir wissen zum Beispiel also gibt eine Evaluation der Europäischen Kommission schon zu der Richtlinie, die letztes Jahr fällig war. Und dort wurde auch geredet über Zugriffe und so weiter. Und wir wissen zum Beispiel, dass in Polen, das ist ein Land mit 38 Millionen Einwohnern, allein 2009 von 1 Million Personen auf Vorratsdatensätze zugegriffen wurde. Also das ist eine enorme Zahl, allein in einem kleinen Land wie Polen, das nicht so viele Einwohner hat. Das zeigt dann aber, dass die Vorratsdatenspeicherung auch zum Einsatz kommt bei Kleindelikten, weil kann man ja, nicht vorstellen, dass es 1 Million Delikten. Schwerverbrecher in Polen gibt. Ja, also es wird auch bei kleineren Delikten verwendet und es gibt auch in einigen Ländern, unter anderem auch in Polen, in Tschechien gab es den Fall und in Irland gibt es schon Missbrauchsfälle mit diesen Daten. Das Gute ist, dass es in einigen Ländern Verfassungsgerichte gab, die die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig bezeichnet haben. So auch zum Beispiel in Deutschland oder in Tschechien ist das passiert oder in Rumänien. Also es gab schon, oder es gibt schon Länder, in denen die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung sich die wieder gekippt wurde vom Verfassungsgerichtshof und die Vorratsdatenspeicherung wieder abgedreht wurde. Wir hoffen in Österreich eigentlich das Gleiche zu erreichen. Und der AK Vorrat hat in dem Sinn mit den Oppositionsparteien zusammengearbeitet im Frühling und im Sommer dieses Jahres, um eine Drittelbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung an den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Das ist leider gescheitert, dadurch, dass die FPÖ beschlossen hat, das irgendwie anders politisch anzugehen. Und jetzt bereiten wir uns vor, eigentlich eine Verfassungsbeschwerde einzubringen. Das können wir als Individuen leider erst, wenn wir wirklich selbst betroffen sind. Das heißt, der früheste Zeitpunkt, eine Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung einzubringen, wird im April 2012 sein. Und wir hoffen, dass wir zum einen viele Unterstützer kriegen für diese Verfassungsbeschwerde und zum anderen, dass die auch in der Art vom Verfassungsgerichtshof angenommen wird. Um nochmal aufs Politische zurückzukommen, in einigen Ländern wird die Vorratsdatenspeicherung also von den Gerichten abgelehnt. Warum nicht in Österreich? Also warum besonders die Regierung, warum spricht diese sich nicht dagegen aus? Gibt es da irgendwelche Hintergründe? Es ist so, dass die Regierungsparteien sich da ein bisschen uneins sind oder vorgeben, uneins zu sein. Also von Seiten der ÖVP gibt es klare Signale, dass die politisch die Vorratsdatenspeicherung wollen. Gibt es auch klare Aussagen von der damaligen Innenministerin Fechter in die Richtung und von der damaligen Justizministerin Bandel Ortner, dass die Vorratsdatenspeicherung in dieser Form durchaus gewollt ist und gewünscht ist. Die SPÖ hat sich immer dahinter versteckt, dass das eine EU-Richtlinie ist und dass wir das ja umsetzen müssen, sonst müssen wir Strafe zahlen. Okay. Sonst werden wir da verklagt, um Strafe zu zahlen. Hat aber so getan, wir wollen das eigentlich nicht, aber wir müssen halt, weil uns die EU zwingt. Und ein interessantes Detail dabei ist, dass beim Entwurf des Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung hat die Infrastrukturministerin zu der Zeit, Doris Fures, von der SPÖ, das Boltzmann-Institut für Menschenrechte, die sehr stark gegen die Vorratsdatenspeicherung sich einsetzen, dazu herangezogen, eigentlich diesen Gesetzesentwurf zu machen. Und das ist zum einen irgendwie seltsam, weil da war immer die Gefahr da, dass sich irgendwie die Politik da reinwäscht und sagt, wir haben ja eh die größten Kritiker und die wollen ja da auch und die machen da mit. Und zum anderen war die Chance da, einfach ein Gesetz zu schaffen, das selbst wenn es irgendwie umgesetzt wird, dann einigermaßen noch schonend umgesetzt wird. Und vor allem mit dem riesen Chaos, das vorher um Zugriff auf Telekommunikationsverkehrsdaten herrschte, aufzuräumen. Und das ist das einzig Positive an dieser Richtlinie, ist, dass vorher es viel einfacher war, auf Telekommunikationsverbindungsdaten zuzugreifen, weil es einfach nicht klar geregelt war. Und jetzt da klare Regelungen drinnen sind, warum und wann zugegriffen werden kann. Aber das allein als Grund für die Vorratsdatenspeicherung herzunehmen, also das ist natürlich Grund genug. Und der Speicherteil gehört weg und die Vorratsdaten gehören weg. Die klare Zugriffsregelung auf Telekommunikationsverkehrsdaten hier drinnen belassen, weil das einfach, da muss rechtliche Klarheit sowohl für die Menschen in Österreich als auch für die Provider als auch für die Behörden herrschen. Nun speichern ja die Provider direkt diese Daten. Wer kommt denn eigentlich für die Kosten auf? Weil es wird wahrscheinlich keine unerhebliche, ist wahrscheinlich kein unerheblicher Kostenfaktor für die Provider. Also für die österreichische Regierung gibt es die Schätzung von Einführungskosten von 15 Millionen Euro, die im Wesentlichen bei den Providern liegen. Allerdings gibt es die Möglichkeit für Provider, sich 80% der Kosten vom Staat zurückerstatten zu lassen. Das heißt, 80% dieser Kosten zahlt der Staat und damit der Steuerzahler, und die restlichen 20% zahlen die Menschen, die überwacht werden, auch indem sie einfach den Telekommunikationsunternehmen da Geld geben. Und es gibt ja gewisse Gerüchte, dass die Telekommunikationseinrichter sich das reinholen, Anbieter sich das reinholen über etwas, das sie Servicepauschale nennen. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist die Servicepauschale zumindest zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingeführt worden. Ja, genau. Als die Vorratsdatenspeicherung, die gerade im Parlament beschlossen wurde, haben die alle beschlossen, okay, wir machen jetzt Servicepauschale, weil wir machen ja so viel Service für euch im Jahr. Also es ist sehr gut möglich, dass die Servicepauschale dazu hingezogen wird, um da die Kosten, die durch die Vorratsdatenspeicherung entstehen, für die Provider zu decken. Also im Endeffekt zahlen die Menschen Österreichs dafür, dass sie in größerem und stärkerem Maße überwacht werden. Nun ist es ja für uns, für netzaffine Menschen eigentlich relativ klar, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich etwas Übles ist. Wie geht man auf den Normalbürger drauf zu? Wie erklärt man diesem, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ein großer Eingriff in seine Privatsphäre sind? Also was bei vielen Leuten wirklich Ablehnung gegen die Vorratsdatenspeicherung auslöst, ist die Tatsache, dass da Positionsdaten und Bewegungsdaten vom Handy dabei sind. Das ist das, was die meisten Leute, und die meisten Leute heutzutage haben ein Handy, oder sehr viele Leute haben ein Handy, das ist das, was die Leute wirklich schreckt und erstaunt, dass sie so genau verfolgt werden können und verfolgt werden und diese Daten gespeichert werden. Und wir sammeln ja jetzt gerade Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung im Rahmen einer Bürgerinitiative, einer parlamentarischen, die sich vor allem gegen die EU-Richtlinie wendet. Und ich musste des Öfteren Leuten erklären, kurz, was die Vorratsdatenspeicherung ist, weil es doch viele Leute gibt, die mit dem Wort nichts verbinden. Und spätestens bei dem Zeitpunkt, wo ich dazu komme, dass da Positionsdaten von den Handys gespeichert werden, mit denen dann nachvollzogen werden kann, wann sie wo waren, über 6 Monate lang und was, mit wem sie telefoniert haben, da sind die meisten Leute dann so, dass sie sagen, okay, ja, das will ich eigentlich nicht. Und das ist auch der große Eindringen, das ist auch ein großes Eindringen in die Privatsphäre, wenn man wirklich weiß, wer wo, zu welcher Zeit war. Und gerade bei Smartphones ist das ja so, dass die eigentlich permanent mit dem Netz verbunden sind oder sich permanent mit dem Netz verbinden, um E-Mails abzuchecken oder so. Und dass man da das wirklich sehr fein granuliert sieht und den permanent verfolgen kann. Ein Argument, was mir dann immer wieder entgegenschlägt von dem normalen Bürger, ist es ja, Facebook, Twitter und Co., die speichern ja auch meine Daten, die speichern auch meine Zugriffe, alles wird geloggt. Es ist für mich kein Problem, wenn es auch der Staat macht. Was kann man dem entgegensetzen? Zum einen ist es so, dass ich mich hier bei Facebook oder Twitter freiwillig anmelde und dort mehr Kontrolle darüber habe, welche Daten ich gebe. Bei Facebook ist natürlich das Riesenproblem, dass die sehr viel mehr speichern, als man am Anfang davon denkt. Also wenn ihr euch an die Geschichte mit dem Like-Button erinnert, der dann auf Seiten eingebunden wird, wo eigentlich problemlos das gesamte Surfverhalten nachverfolgt werden darf. Und da ist es ja auch so, dass die das rechtlich nicht so dürfen in dieser Art und dass das rechtlich nicht so gut ist in dieser Art, wie sie das tun, datenschutzrechtlich. Da gibt es die Verfahren in Deutschland gegen eigentlich den Facebook-Like-Button, gegen das Verfolgen vom Surfverhalten. Und dann gibt es die Klage jetzt gerade im Moment in Irland gegen Facebook wo es gerade um diese datenschutzrechtlichen Bedenken geht. Also es ist ja durchaus so, dass diese Firmen das nicht auch dürfen. Und was diese Firmen nicht dürfen, soll der Staat natürlich auch nicht dürfen. Der Punkt ist, dass es da vor allem um ein Missbrauchspotenzial geht. Wenn einmal Daten da sind, wird Missbrauch damit passieren. Das war eigentlich immer so und in Österreich, haben wir das immer wieder in der Vergangenheit gesehen. Also wenn man sich an die Geschichten mit dem Polizeiinformationssystem EKIS erinnert, wo Polizisten dann auf Anfrage von Politikern nachgeschaut haben, ob da irgendwas gegen politische Gegner drinnen steht, dann sind wir in Österreich nicht so weit, dass wir sagen können, okay, unser Staat ist da vor Fehlern gefeit. Die Beamten sind auch nur Menschen mit ihren Interessen, die Techniker bei Unternehmen sind nur Menschen. Und wenn man da genug oder am richtigen Hebel ansetzt, dann ist es schon möglich, Daten daraus zu kriegen. Und man darf nicht vergessen, dass die Datensicherheit nicht, absolute Datensicherheit gibt es nicht. Es wird früher oder später dazu kommen, dass von irgendwo eine Datenbank, in der Vorratsdaten gespeichert werden, an die Öffentlichkeit gelangt. Ob das in Österreich ist oder in Deutschland ist oder in Polen ist, weiß ich nicht. Das wird irgendwann mal so weit sein, dass irgendein Provider mal aufgemacht wird von irgendeiner Gruppe und dann Daten in großen Mengen eigentlich an die Öffentlichkeit geraten. Das ist durchaus was. Ich würde da dem Staat nicht trauen. Der beste Datenschutz, den wir haben, ist wirklich die Datensparsamkeit und wir müssen die Daten vermeiden, damit da kein Blödsinn entsteht damit. Inwiefern spielt der so oft proklamierte Kampf gegen den Terror einen Grund für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung? Ja, das wird immer gerne hergenommen. Und wenn man sich die Verfassungsberichte der letzten, also Verfassungsschutzberichte der letzten paar Jahre in Österreich anschaut, dann wird eigentlich sehr klar, dass es internationalen Terrorismus in Österreich eigentlich nicht gibt. Der einzige wirklich internationale Terrorismus, der da regelmäßig an terroristische Organisation, der regelmäßig angeführt wird, ist eigentlich die PKK und das ist auch die Frage, ob die wirklich eine terroristische Organisation sind. Und die sammeln Geld in Österreich, weil die halt Mitglieder haben, die Mitgliedsbeiträge bezahlen. Und zum einen haben wir das Problem in Österreich nicht wirklich brennend, dass wir da so viel internationalen Terrorismus haben. Zum anderen, wenn das wirklich Terroristen sind, dann wissen die, wie sie kommunizieren, ohne in Datenbanken von der Vorratsdatenspeicherung aufzuscheinen und ohne dass da wirklich was über sie nachvollzogen werden kann. Also es gibt Möglichkeiten, technische, sich dagegen zu schützen. Es gibt andere Möglichkeiten zu kommunizieren, die nicht überwacht oder abgehört werden können. Und Terroristen, wenn sie es ernst meinen und auch organisiertes Verbrechen, wenn sie es ernst meinen, dann werden die diese Dinge verwenden. Das wird also die Bevölkerung da überwacht ohne den Zweck. Und genau das hat eigentlich auch die Evaluierung der Europäischen Kommission gezeigt und die einzelnen Evaluierungen in den Staaten. Von Deutschland gibt es Daten, wo es darum geht, wie die Verbrechensrate sich verändert hat im Zeitraum der Vorratsdatenspeicherung im Vergleich zu danach. Und es ist die Aufklärungsrate bei schweren Verbrechen um 0,01% gestiegen. Und ob uns das wert ist, unsere wirklich sensiblen Daten irgendwo liegen zu haben, das sollte jeder selbst entscheiden. Aber für mich ist das eigentlich ein lächerlich kleiner Effekt, den man erreichen kann durch so eine massiv invasive Maßnahme. Du hast vorhin schon die Initiative angesprochen, an der ihr gerade arbeitet und wo ihr schon fleißig am Unterschriften sammeln seid. Wie läuft das genau ab? Wie viel Unterstützung braucht ihr jetzt? Wir brauchen so viel Unterstützung wie möglich. Unser ein Ziel der Initiative ist es, die Vorratsdatenspeicherung als Gesetz, das klar gegen die Rechte der Bürger und die Rechte der Menschen auf Privatsphäre gerichtet ist, wieder in die politische Tagesordnung zu bringen. Und wir können möglichst viel politischen Druck erzeugen, wenn wir möglichst viele Unterschriften haben. Die Initiative wird sich in zwei Teile gliedern. Zuerst mal die Unterschriften auf Papier und dann später, was ja seit kurzem möglich ist, Online-Unterschriften über die Parlamentswebsite. Wir brauchen allerdings, wenn wir das als Bürgerinitiative machen, zuerst 500 Unterschriften auf Papier und im Moment bemühen wir uns, diese 500 Unterschriften auf Papier zu sammeln, damit dann online unterschrieben werden kann. Was wichtig ist zu erwähnen, weil das immer wieder mal kommt, diese Bürgerinitiative ist was anderes als die Online-Petitionen, die es gab vor der Einführung der Vorratsdatenspeicherung, einfach weil es da wirklich um eine parlamentarische Bürgerinitiative geht. Also wir sammeln nicht Unterschriften einfach nur, um Unterschriften zu haben, sondern es wird dann auch beim Parlament eingereicht. Wenn wir 500 Unterschriften haben, muss das auch zuerst im Petitionsausschuss und dann später im Nationalrat behandelt werden. Und das Wichtige ist hier, möglichst viel politischen Druck zu erzeugen, ein Thema, das wirklich unwillig ist oder unlieb ist, wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Und im Genauen richtet sich die Bürgerinitiative im Moment gegen die EU-Richtlinien. Es wurde ja von Seiten der SPÖ vor allem, von Seiten der Regierung immer wieder argumentiert, wir müssen das einführen, weil die EU uns mit einer Richtlinie zwingt und wir sind Strafe zahlen müssen. Was wir wollen, ist, dass die österreichische Regierung, die ja durchaus Mitspracherecht hat in der EU, sich gegen diese Richtlinie einsetzt. Die Evaluierung der Vorratsdatenspeicherrichtlinie hat ergeben, dass diese Richtlinie dringend überarbeitet werden muss. Und die Europäische Kommission tut das gerade. Und wir wollen, dass sich im Zuge dieser Überarbeitung die österreichische Regierung gegen die EU-Richtlinie einsetzt. In Deutschland ist gerade so eine Initiative zu Ende gegangen mit sehr großem Erfolg. Und wir hoffen eigentlich, dass wir in Österreich vergleichbare Unterschriftenzahlen schaffen, wie in Deutschland erreicht worden sind. Und dass wir vor allem auch da der Regierung die Möglichkeit geben, wenn sie wirklich nicht die Vorratsdatenspeicherung will, sich auf EU-Ebene dagegen einzusetzen. Und wenn nicht, dann erkennen wir wenigstens ihr wahres Gesicht und wissen, die wollen das eigentlich und schützen nur die EU vor, um ein unangenehmes Gesetz dadurch zu drücken, das von ihnen selbst gewünscht wird. Die Initiative läuft ja jetzt seit ein paar Tagen. Wie ist denn der Zuspruch bisher? Überraschend gut. Wir haben Montagnacht damit angefangen, also Montag um 10 haben wir die ersten öffentlichen Meldungen rausgeschickt, 10 Uhr abends. Wir haben im Moment mehr als 300 Unterschriften schon bekommen und einige Berichte in großen Online-Medien, also Heise hat Berichte, der Webstandard und die Futurezone haben berichtet, einige Zeitungen sowie die Kleine Zeitung hat darüber berichtet und auch FreeWave hat das ganz nett erwähnt. Und das freut uns natürlich, dass da so viel positiver Zuspruch dazu ist. Und langsam fangen an, Unterschriften auch per Post zu kommen. Das freut mich besonders, weil das zeigt, dass wir Leute erreichen, die nicht eigentlich in unserem persönlichen Umfeld sind. Und sämtliche Leute, mit denen ich darüber rede, reagieren da eigentlich sehr positiv drauf. Also ich habe noch niemanden, der gesagt hat, er sei jetzt völlig irre, da unterschreibe ich nicht. Sondern es kommt sehr gut und sehr positiv an und es gibt sehr viel Energie, dass etwas, auf das man hingearbeitet hat, dann so positiv aufgenommen wird. Also ich bin da sehr froh darüber, wie das im Moment läuft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht eure Unterschriften brauchen. Im Moment unterschreiben auf Papier und zwar, ich sage jetzt mal die URL zu dieser Initiative durch, das ist http://initiative.stop-vorratsdaten.at. Dort findet man Unterschriftenlisten, einfach ausdrucken, unterschreiben. Der Bogen muss nicht voll sein. Und unten steht die Adresse vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der einfach per Post hinschicken. Oder ihr wartet einfach, bis man online unterschreiben kann. Wir haben eigentlich uns den Zeitrahmen gesetzt, bis Ende November genug Unterschriften zu sammeln, um das bei der Parlamentsdirektion einzureichen. Im Moment schaut es so aus, als ob wir das nächste Woche schaffen könnten. Vor allem mit großen Events wie dem Elevate Festival gerade in Graz, wo ich dort sein werde, und die Big Brother Awards, die nächste Woche im Wiener Rabenhof stattfinden, wo es ja auch unter anderem um Datenschutz, Bürgerrechte und die Abschaffung der Privatsphäre geht. Du hast vorhin schon erwähnt, dass sich die Oppositionsparteien gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen. Sind diese auch aktiv dagegen? Machen auch die Aufklärungsarbeit und Ja, leider passiert da relativ wenig von der Seite. Es gab vor den Beschluss der Gesetz der Vorratsdatenspeicherung im Parlament ein bisschen Aktionismus, vor allem von Seiten der Grünen. Und sonst passiert da relativ wenig. Ich bin auch gespannt, was aus der Idee der Freiheitlichen wird, noch eine Verfassungsbeschwerde einzubringen, ob das überhaupt zustande kommt und wie das dann aussieht. Ungeachtet dessen, wenn wir eigentlich weitermachen und politisch unabhängig dort weitermachen und schauen, dass wir unsere eigene Verfassungsbeschwerde hinbekommen mit vielen Unterstützern und dass wir als betroffene Bürger da auch unser Recht bekommen und unser Recht auf Privatsphäre zurückbekommen. Ja, ich glaube, wir haben schon eine sehr schöne Übersicht, was die Vorratsdatenspeicherung ist und was ihr dagegen macht. Hast du noch was du loswerden willst? Ja, im Moment, bitte, bitte unterschreiben. Wir brauchen jeden Einzelnen, der uns unterstützt. Ihr könnt auch gerne mitarbeiten, auch wenn ihr nicht in Wien seid. Es gibt Initiativen gegen die Vorratsdatenspeicherung in Linz und in Graz auch. Die haben auch Demos veranstaltet. Das war sehr schön, das zu sehen, dass dort was entsteht. Informiert euch darüber, informiert eure Freunde, berichtet darüber in welchen Medien ihr auch immer seid, weil leider die Medien sehr wenig darüber berichten, oft. Und wenn, dann nur die Online-Teile der entsprechenden Medien. Also es ist im Printjournalismus kommt sehr wenig vor. Im Online-Journalismus kommt die Vorratsdatenspeicherung als Thema schon ein bisschen mehr vor. Also es ist aber wichtig, dass das Thema nicht einfach untergeht und dass da Aufklärung passiert. Auch im Hinblick auf Mobilisierung für zukünftige Kampagnen. Wenn ihr interessiert seid, wie es weitergeht mit der Bürgerinitiative und mit der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung, die Website vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung in Österreich ist www.akvorrat.at. Da gibt es links auf der Seite ist ein kleines Feld, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann für ein Newsletter. Über den Newsletter werden aktuelle Dinge ausgesendet. Ihr findet dort auf der Seite auch einen Link zur Bürgerinitiative, wo man das runterladen könnt. Wir brauchen im Moment jede Unterstützung, die wir kriegen können, auch auf lange Sicht. Also wenn wir dann die Online-Kampagne starten können, endlich, dann brauchen wir noch viel mehr Aufmerksamkeit und wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen und so viele Menschen wie möglich aufklären, um was es da geht und wie tief der Eingriff ist in die Privatsphäre, der stattfindet. Was mir noch bleibt zu sagen ist, dass 10 Jahre Terrorgesetze genug sind. Wir haben 10 Jahre lang Gesetze, die bürgerliche Freiheiten einschränken, mit dem Argument des Kampfes gegen den Terrorismus irgendwie gehabt bis jetzt. Gebracht haben die Gesetze bis auf die Einschränkung der Privatsphäre relativ wenig. Wir brauchen diese Gesetze in Österreich in dieser Form nicht und vor allem nicht so schwammig. Und die können dringend, dringend überarbeitet. Und wir müssen dafür sorgen, dass jeglicher weitere Abbau von bürgerlichen Freiheiten mit dem Argument, dagegen den Terrorismus was zu tun, aufhört. Es ist so, dass die bürgerlichen Freiheiten, die wir haben, der Punkt ist, der uns die Sicherheit als Bürger gibt, da politisch und gesellschaftlich aktiv zu sein. Wenn uns der fehlt, dann haben die Terroristen gewonnen, nämlich dann haben wir keinen demokratischen Staat mehr.